sehr nett. Schön. Ulke, was? Wie die das so hinlegt, die gnädige Frau? Das heißt, das ist nett. Das ist doch nicht nett, du Idiot. Das ist doch Kunst und nicht nett. Das hast du sehr nett gemacht, Polly. Aber vor solchen Dreckhaufen, entschuldigen Sie, Hofwürden, das ist ja gar keinen Zweck. Übrigens, ich mag das gar nicht bei dir, diese Verstellerei. Lass das gefälligst in Zukunft. Hallo, Captain. Polinda, der Sheriff selber. Braun, Tigerbraun. Ja, Tigerbraun, ganz richtig. Dieser Tigerbraun ist es. Londons oberster Sheriff ist es. Der Pfeiler von Old Bailey, der jetzt hier eintreten wird in Captain McKeith armselige Hütte. Könnt ihr was lernen? Ja, das ist dann eben der Galgen. Los, Jungs, verzieht euch. Hallo, Jackie. Hallo, Greg. Muss das ausgerechnet ein fremder Pferdestall sein? Das ist doch wieder Einbruch. Aber Jackie, er liegt so bequem. Freue mich, dass du gekommen bist, deines alten Macs Hochzeitsfeier mitzumachen. Da stelle ich dir gleich meine Gattin vor. Geborene Peachen. Polly, das ist Tigerbraun. Was, alter Junge? Ich freue mich, die charmante Gattin meines alten Freundes Mac kennenzulernen. Keine Ursache, Herr. Und Freunde habe ich auch eingeladen, Jackie. Die dürftest du alle schon mal gesehen haben. Ich bin doch privat hier, Mac. Sie auch? Hm? Warte hier erst. Ja, also, wir haben Freundesbesuch. Oh. Hallo, Jakob. Ja. Das ist Hakenfinger, Jakob. Das ist ein großes Schwein. Hallo, Jimmy. Robert. Walter. Ja. Für heute Schwamm drüber. Nein, der kommt da ja vor. Matthias. Setzen Sie sich, meine Herren. Setzen Sie sich. Setz dich, alte Schalupe, und segle mal hinein in den Whisky. Liebe Polly, meine Herren, Sie sehen heute in Ihrer Mitte einen Mann, den der unerforschliche Ratschluss des Königs hoch über seine Mitmenschen gesetzt hat und der doch mein Freund geblieben ist in allen Stürmen und Fairnessen und so weiter. Sie wissen, wen ich meine. Und du weißt es ja auch, wen ich meine, Braun. Ach, Jackie, erinnerst du dich, wie wir, du als Soldat und ich als Soldat, bei der Armee in Indien dienten? Der Kanonensong. John war darunter und Jim war dabei. Und Georgie ist Sergeant geworden. Doch die Armee, sie fragt keinen, wer er sei. Und marschierten hinauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Kap bis Kauspihan. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, ne braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tatar. Johnny war der Whisky zu warm und Jimmy hatte nie genug Decken. Aber George nahm beide beim Arm und sagte, die Armee kann nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Kap bis Kauspihar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, ne braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Liebstag Tartar. John ist gestorben und Jimmy ist tot. Und George ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird es wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Kap bis Kauspihar. Ihnen eine neue Rasse, der braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. Obwohl das Leben uns die Jugendfreunde mit seinen reißenden Fluten weit auseinandergerissen hat Obwohl unsere Berufsinteressen ganz verschieden, ja einige würden sogar sagen, geradezu entgegengesetzt sind, hat unsere Freundschaft alles überdauert. Selten habe ich, der einfache Straßenräuber, einen kleinen Fischzug getan, ohne ihm, meinem Freund, einen Teil davon, einen beträchtlichen Teil, als Angebinde und Beweis meiner unwandelbaren Treue zu überweisen. Und selten hat... Nimm das Messer aus dem Maul, Jakob. Er, der allmächtige Polizeichef, eine Razzia veranstaltet, ohne vorher mir, seinem Jugendfreund, einen kleinen Fingerzeig zukommen zu lassen. Na und so weiter, das beruht ja schließlich auf Gegenseitigkeit. Könnt ihr was lernen? Na, alter Jackie, freut mich, dass du gekommen bist. Das ist wirklich Freundschaft. Was ist? Echter Shiraz. Von der Orient-Teppich-Company. Ja, da holen wir alles. Weißt du, ich musste dich heute dabei haben, Jackie. Hoffentlich ist es nicht zu unangenehm für dich in deiner Stellung. Du weißt doch, Mac, dass ich dir nichts abschlagen kann. Ich muss gehen. Ich habe den Kopf wirklich so voll. Wenn bei der Königin nur das Geringste passiert... Du, Jackie, weißt du, mein Schwiegervater ist ein ekelhaftes altes Ross, wenn er da irgendeinen Stunk gegen mich zu machen versucht. Liegt da in Scotland Yard etwas gegen mich vor? In Scotland Yard liegt nicht das Geringste gegen dich vor. Ja, selbstverständlich. Das habe ich doch alles erledigt. Gute Nacht. Gute Nacht. Alles Gute, gnädige Frau. Danke, Herr Braun. Auf Wiedersehen, die Herren. Warte, ich bringe dich hinaus. Gott, bin ich froh. Aber Herr Jakob. Ich muss gestehen, ich konnte vorhin gewisse Befürchtungen nicht unterdrücken, als ich hörte, Tiger Braun kommt. Wissen Sie, gnädige Frau, wir haben da Beziehungen zu den Spitzen der Behörden. Ja, Mac hat da immer noch ein Eisen im Feuer, von dem unser einer gar nichts ahnt. Aber wir haben ja auch unser kleines Eisen im Feuer. Meine Herren, es ist 9:30. Es ist 9:30. Und... jetzt kommt das größte Gepäck. Aber was ist los? Noch eine kleine Überraschung. Hinter diesem Teppich.